Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 345, die Experten und die Realität. Ja, Thema heute, wenn Sicherheitsexperten jammern, ja, ist es meistens nur heiße Luft, ja, jedenfalls so, ja, 99% der Zeit, und das Problem sind dann die 1%. Da kriegt man nämlich nicht mal geglaubt, beziehungsweise dann sind die Leute so abgestumpft, ja, dass sie dann sagen, ja und? So schlimm wird schon nicht sein. Beispielsweise Stage Fright. Der größte Android-Hack oder Bug, ja, der Geschichte. Ja. Millionen und Abermillionen Nutzer sind in Gefahr gewesen. Oder sind noch, ja. Wegen diesem unglaublich schlimmen Bug, ja. Tja, und wie ist die Realität? Naja, man kennt es ja schon, wenn Sicherheitsexperten ja so ein bisschen übertreiben wollen, ne, um zum Beispiel die Programme ihrer Firma besser zu verkaufen. Das hat man in der Vergangenheit ja auch schon mal gehabt, ne? Aber da musste doch was dran sein. Ich meine, das war in allen Medien, ja, in den Massenmedien. Ne? Was nicht in den Massenmedien kommen wird, ist das nämlich, dass es bisher, ja, noch nicht eine einzige Infektion eines Android-Gerätes in freier Wildbahn gefunden wurde. Noch nicht ein einziges Mal. Das wird man nicht in den Massenmedien lesen, ja. Ich möchte jetzt nicht darauf Rückschlüsse ziehen, ja, aber die Qualität von den Berichten in den Massenmedien, das kennen wir ja alle schon, ne? Wir sind ja in der Technikszene eigentlich gewohnt, dass so viel Müll gelabert wird, ja. Früher hat es einfach geheißen, Unfähigkeit, ja, da fehlender Sachverstand. Heute sagt man Fake dazu, wie auch immer, ne? Es macht halt Spaß, so bestimmte Sachen, egal ob das jetzt Menschen sind oder Systeme, ja, die gerade so von einer Gruppe gerne ins Negative gerückt werden möchte, ja, dass man darauf auch leicht einhacken kann. Ja, genauso wie hier das eben war, ne? Ich meine, das kann ja nicht sein, das Android. Das meistverkaufte Betriebssystem, dass das einfach so funktioniert und sicher ist, das kann nicht sein, ja. Wie will man das rechtfertigen, dass so ein System so sicher ist, ja, wie an andere Systeme, die viel mehr kosten, ja, dann auf einmal genauso sicher sein. Das geht doch gar nicht. Also man muss es doch so sein. Man wollen daran glauben, ja. I want to believe, ja? Das Motto heutzutage überall. Findet man das Motto heutzutage, aber man möchte daran glauben, dass es so ist. Fakt ist, es ist nicht so. Boom. So. Ganz einfach. Mumpitz, Pipifax, Müll, dummes Gelaber, mal wieder von einem sogenannten Sicherheitsexperten. Ja. Keine einzige Infektion eines Android-Gerätes in freier Wildbahn, das ist ein Fakt. Ja, wie gesagt, ne? Stellungnahmen gibt's ja nicht. Ne? Google ist echt lieb. Ich würde die alle verklagen. Ich würde die ganzen Medien verklagen, die vorher geschrieben hat, dass das so schlimm wäre und dass Millionen von Benutzer bedroht sind. Ja, hätte ich alle verklagt. Denn genau dafür hat Google seinen Sicherheitsmechanismus ja eingebaut in den Play Store, ja, und auch in die Android-Geräte. Das weiß vielleicht noch nicht jeder, aber auch wenn man Apps außerhalb des App Stores findet und diese installiert, was man übrigens nicht machen sollte, wenn man auch einigermaßen Wert legt auf Sicherheit, trotz allen Sicherheitsvorkehrungen, ja, und installiert es. Wenn man das vorher nicht ausgeschalten hat, diese Funktion, ja, dass nämlich Google alle installierten Apps regelmäßig scannt, ja, das ist standardmäßig aktiviert, dann würde so ein Fehler, beziehungsweise würde so eine Malware auch tatsächlich gefunden werden. Selbst dann, wenn es nicht im Play Store ist. Im Play Store selbst würde so eine App bereits gefunden werden, während diese im Play Store ist, also von den Google-Servern sozusagen. Ja. Und dann nochmal überprüft auf dem Smartphone, falls das irgendwie zu schnell gehen sollte. Ja. Die wirkliche Gefahr besteht natürlich bei Apps, die man so herunterlädt und die, bei denen man dann auch die Rechte dazu gibt, beispielsweise das ein oder andere zu machen, ja, und die sonst auch keine Tricks anwenden, um zum Beispiel Zugang zu den Daten zu bekommen, denn das ist ja das, was auch ein Sicherheitsprogramm auch überprüfen kann, was eine Sicherheitsroutine auch überprüfen kann, ja. Wenn man natürlich ein Programm installiert, das und gibt dem die Zugriffe auf die entsprechenden Sachen, das ist dann keine Malware eigentlich mehr, sondern das ist einfach nur eine ganz normale App, jedenfalls für diese Sicherheitsroutine, ja. Und die Geschichte ist halt dann, dass man nie weiß, ja, wenn man zum Beispiel irgendwie so ein, ja, meistens sind es so den kleinen Firmen, die man so immer ins Vertrauen zieht, ne? Vollkommen unlogisch übrigens, ja, dass man das macht, vollkommen unlogisch. Irgendein 0815XYZ Entwickler stellt eine App in den Play Store, warum soll ich dem vertrauen? Die hat null Kontrolle. Bei dem gibt's keine Datenschutzexperten, Datenschutzbeauftragten, ja, weil die sind erst ab einer gewissen Größe Vorschrift, ja. Da gibt's keine Kontrolle, das ist ein Ein-Mann-Projekt, da gibt's auch niemand, der dem ins Gewissen redet, oder sagt, jetzt kannst du nicht machen oder so, ja. Nein. Ja. Ist einfach so. Ja, und das wird dann akzeptiert, ja, wenn eine große Firma, ja, Microsoft, Google oder sonstige, ja, dann ein Programm rausbringt, das kann ja nicht sein, ja. Also da, die arbeiten mit der NSA zusammen und alles Mögliche, ne? Ist ganz klar. Also ich bin immer wieder überrascht, wie die Denkweisen da so funktionieren, aber das Problem ist natürlich jetzt, also man hat ja jetzt so einen riesen Aufstand gemacht wegen dieser Stage Fright Lüge, das der größte Skandal überhaupt, ja, seit es Android gibt, und das war also alles nur heiße Luft. Ja. Die Leute sind aber mittlerweile sehr abgestumpft. Deswegen, das sieht man auch daher, weil ja eigentlich dieser Skandal, das hätte ja eigentlich müssen eine Reaktion provozieren. Die blieb eigentlich vollends aus bei den Nutzern. Also sprich, das interessiert sich kein Mensch dafür. Ja, in dem Fall war es gut, weil es ja eben auch nichts Großes war. Aber die Leute, die werden durch solche Berichte immer weiter abgestumpft, ja. Während der eine vielleicht dann noch gesagt hat, okay, da muss ich immer ein bisschen aufpassen, ne? Der wird spätestens jetzt dann sagen, okay, das ist auch eine Finte, ne? Bei der nächsten Hiobsbotschaft, ja, heißt dann, ja, okay, vergessen wir's. Ja, und dann ist es vielleicht wirklich ein wichtiger, schlimmer Bug oder eine schlimme Malware, die dann tatsächlich eine Gefahr ist, ja, und dann haben wir das Problem. Das glaubt dann niemand mehr. Ja. Das ist genau wie mit dieser CDC-Geschichte. Ja, es ist ganz interessant, wenn man das hier das überträgt auf diese Sicherheitsexperten-Probleme. Ja. Da gibt's ja hin und wieder gibt's ja so eine Meldung, ne, Vorsicht vor Ausbruch, ne, von Schweinegrippe, was das ist, diese ganzen Dinger, was wir da hatten, ja, wo es dann schon fast eine kleine Panik gab. Die Leute haben sich da mit Tamiflu eingedeckt, ja, und in manchen Gebieten hatten wir es sogar schon genommen, ne, ja, und dann hat sich diese eben nicht ausgebreitet, ja. vielleicht sogar deswegen, weil man schon solche Maßnahmen ergriffen hat, ja. Das muss man natürlich auch sagen, das kann auch passieren. Ja? Wenn also wirklich mal was Schlimmes ist und die Menschen reagieren da sofort drauf, ja, kann es sein, dass es dann eben dadurch nicht kommt. Das könnte ich weiterführen ohne Ende, beispielsweise Impfungen, ja. Die Leute sagen, warum müssen wir uns impfen lassen? Die Krankheit ist doch schon längst ausgerottet, die brauchen wir nicht, da braucht man keine Impfung dafür, ja. Ja, die ist nicht mehr relevant, weil eine Großzahl der Menschen geimpft sind. Wenn alle jetzt zum Beispiel sich nicht mehr impfen lassen würden, dann würde diese Krankheit wieder ausbrechen. Ja? Beziehungsweise dann würde die sich verbreiten. Das ist genau das. Also im Prinzip die Leute, die Impfgegner, die profitieren eigentlich von den Leuten, die geimpft sind, ja, dann brauchen die sich nicht impfen zu lassen. Wenn aber alles so denken würden, dann wäre es schwierig. Ja, gut, aber jetzt drifte ich ein bisschen ab, aber das ist ganz interessant, diese Überschneidungen, ja. Das CDC wurde dann kritisiert, ja, die Panik machen und so weiter, ja. Das ist richtig. Und das Problem, was wir jetzt haben, ja, durch das, dass die Panik so, also durch das, dass es so extrem, ja, vielleicht war es richtig, vielleicht auch nicht, ja. In dem Fall von Stagefright war es eben nicht richtig, ja. Das nächste Mal, wenn eine Seuche kommt, ja, und das CDC fängt wieder an, ja, Vorsicht vor, was weiß ich, was es dann für ein Grippeerreger ist, ja, Hundegrippe, was weiß ich, es hat schon einen Grund, warum die Schweinegrippe, das ist nicht, egal, aber das Problem ist, dass dann, und Vogelgrippe ist extrem, extrem schlimm, ja, genau, das Problem ist eben dann, dass die Leute darauf nicht mehr reagieren, und sich auch nicht impfen lassen gegen irgendwelche schwierigen Geschichten, ja, weil sie dann sagen, ja, das ist dieser Mumpitz wieder, ja, genau. Das ist nämlich das Thema. Irgendwann wird's haarig werden. Dann wird's sau eng werden. Und genauso ist es hier auch. Durch diese überzogenen Berichte durch unqualifizierte Sicherheitsexperten, ja, die einfach meinen, sie müssten hier in der Öffentlichkeit unbedingt auftreten, um sich selbst einen Namen zu machen, ja, die handeln unverantwortlich, wenn es nämlich mal ein richtiges Problem gibt, ein richtig extremes Sicherheitsproblem, dann werden die Leute nicht mehr anders reagieren wie jetzt. Egal, ach, das ist das schon wieder, ja. Ehrlich gesagt, selbst ich kann das dann nicht mehr unterscheiden, ja. Wenn es jetzt ein schwieriger Bug oder eine schwierige Sicherheitslücke gibt, ja, dann bin ich genauso dran. Ich lese schon gar nicht mehr die Sicherheitsprobleme, ich lese es schon gar nicht mehr, weil es ehrlich gesagt bisher immer nur Mist war. Ja, immer nur irgendwelche Leute, die sich profilieren wollen oder Firmen, die mehr von ihren Programmen verkaufen wollen. Ja, ich nenne sie immer bei Namen Lookout beispielsweise. Das sind so Dinger. Die hatten vor ein paar Jahren ja mal sowas aufgebauscht, damit sie ihre Scanner-Software, ihre Schutzsoftware verkaufen können. Es ist mir unbegreiflich sowas, ja, dass man das überhaupt macht. Und damals hat die ja auch Christy Bonner, ja, von Google, hat die damals auch Scharlatane genannt, ja, und dass man sich schämen sollte, wenn man für so eine Firma arbeitet. Ja. Und er hat bis heute recht gehalten. Es gibt keine nennenswerte funktionierende Malware auf Android. Die gibt es nicht in der freien Wildbahn. Punkt, aus, Ende. Das will man glauben oder man will es nicht glauben. Auch das gab's hier schon deutlich zu lesen jetzt. Ja, die britische Nachrichtenseite The Register. Ja, die hat nämlich berichtet, dass diese Zahlen, die Google auch vorgelegt hat, tatsächlich belastbar sind. Das heißt also, dass diese Funktion Verify Apps auch richtig funktioniert und auch Schadcode richtig überprüft und die Vorkommnisse dann auch an Google melden würde. Ja, und man hat eben keine Angriffe über Stagefright festgestellt. Ja. Und es heißt hier auch ganz klar, er führt auch ganz klar weiter aus, das ist der Adrian Ludwig auf der RSA-Konferenz in San Francisco, hat er das gesagt, ja. Der hat auch dann klar festgestellt, dass es kaum komplexe Malware in freier Wildbahn gibt, die Android-Nutzer wirklich angreift. Punkt, aus, Ende. Ja. Und also das ist schon fast schlimm. Wer so ein Sicherheitsprogramm installiert hat von so einem Drittanbieter, der belastet nur sein Handy, sein Akku und seine Leistung dieses Handys. Ja, einen Nutzen hat man davon keinen. Es gibt keine Viren und Malware, die Android-Nutzer direkt angreifen. Ja, Punkt. Wenn es welche gibt, werden die bereits im Play Store abgefangen. Also allenfalls kann man solche Sicherheitsprogramme dann einsetzen, wenn man bewusst Programme aus zweifelhaften Quellen zum Test installiert. ja, dass man dann eben auch eine Rückmeldung hat, ob diese App dann tatsächlich eben Schwierigkeiten mit sich bringen könnte oder nicht. Ja. So, ich muss das immer klipp und klar sagen. Ich weiß, da gibt's auch ganz andere Meinungen dazu. Ja, aber das ist nun halt eben ganz einfach mal das Problem, dass die Meinungen eben auch durch diese Berichte sich prägen. Man will ja glauben, dass es unsicher ist. Es kann ja nicht sein, dass etwas mal reibungslos funktioniert. Ja, und wenn Google dann sagt, es gibt kein Problem, naja, das ist ja klar, das sind ja die, wo das System haben, dass die dann natürlich sagen, dass es kein Problem, dass kein Problem gibt, ist ja klar. Ne? Ist ja klar. Ja, manchmal ist es nun halt mal so. Ne? Und er warnt einfach nur, er sagt einfach nur auch, ja, dieser Herr Ludwig sagt einfach auch nur, die Gefahr geht von Schmuddel-Apps aus, ja, die eben vorgeben, dass sie irgendwelche normalen Sachen machen, ja, dann aber diese Daten innerhalb dieser normalen Sachen auch verwerten. Ja, also man gibt ja die Daten dann auch preis und das ist auch kein hinterhältiger Versuch, an die Daten ranzukommen. Man gibt dem ja den Zugriff auf die Daten, vielleicht nicht für diese Verwendung. Ja. Und nur diese Schmuddel-Apps, ja, das ist halt auch so, dass die auch selten im Play Store zu finden sind. Deswegen kann man natürlich eines sicherlich aufrechterhalten, ja, die Play Store-Apps sind da deutlich sicherer. Allerdings würde ich deswegen nicht auf meine Humble Bundle Apps beispielsweise verzichten wollen. Da muss man nämlich zur Installation muss man eben auch zulassen, dass man von unsicheren Quellen installieren kann. Ja, weil klar, diese Programme werden ja am Play Store vorbei von Humble Bundle heruntergeladen, ja, und dann auf dem Gerät installiert. Und da muss man natürlich dann auch in Kauf nehmen unter Umständen, dass wenn dort ein unseriöser Anbieter dabei wäre, da muss man sich dann drauf verlassen, dass Humble Bundle eben da das richtig überprüft. Übrigens nach der Installation einer solchen App kann man übrigens auch dieses wieder ausschalten, das Erlauben von Installieren von unbekannten Quellen. Ja, auch wenn es nervt. Aber es kann man auf jeden Fall tun. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das alles ist eben ein riesiger Haufen Mist, weil bei jeder kleinen Möglichkeit das so aufgebauscht wird, ja. Und selbst die Leute, die viele Jahre mit dem System zu tun haben, die sich auch damit auskennen, sprich, die selbst auch mit programmieren, ja, die warnen immer davor und sagen, nee, das ist nicht wirklich ein Problem, ja, und dann diese Stimmen verhallen einfach, selbst wenn es auch Experten sind, ja, nur halt keine Sicherheitsexperten, ne, die verhallen dann auch eben. Wie oft hat zum Beispiel schon Jerry Hildenbrand vom Android Central schon gesagt, dass die und die Sicherheitslücke, dass es kein Problem ist für normale Menschen, dass es nur ein theoretischer Angriff ist, ja. Und dann, ja, ist es ganz schnell, wird das ignoriert, weil, ne, man will ja immer die Katastrophe haben, ja, irgendwie. Deswegen sind wohl auch im Kino die Weltuntergangsfilme so beliebt, ja. Also man will das einfach sehen, ne. Ja. Nun gut, bei den News gab es diese Woche eigentlich nicht so viel. Hat mich auch nicht gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil im Moment guckt alles erstmal auf den World Mobile Congress. Ja, im Moment ist da eben noch nichts so groß, was die Firmen an richtig interessanten Informationen raushauen. Das wird also noch ein bisschen dauern dann. Und dann im Mai kommt ja auch schon wieder die Google I.O. Da wird halt kräftig spekuliert, aber da finde ich es noch ein bisschen zu früh, hier jede Spekulation aufzugreifen. Ja. Deswegen ist die Auswahl von News heute ziemlich gering. Eine davon ist aber interessant und ist auch schon ausgeliefert worden, ja. Und zwar Google Allo hat ein neues Update bekommen und bringt jetzt Android Auto Support, ja, also das heißt, mit diesem Android Auto wird es jetzt ja, angebunden, ja, und ist dann eben davon verfügbar. Man kann also Nachrichten senden und empfangen, ja, wie mit anderen Messaging-Apps, wie beispielsweise den Messenger von Google, ja. Und das ist auch Zeit geworden, dass es integriert wird, ganz klar. Man sieht das, was passiert auf jeden Fall. Es werden wohl auch bald serverseitig, das ist noch nicht passiert, aber serverseitig muss das noch freigeschaltet werden. Der Code ist vorhanden. Neue Drawing Tools, also für man, das hat ja, Allo hat ja diese Funktion, also dieses Ink nennt sich das, wo man auf Bilder auch zeichnen kann und so. Ja. Und da gibt's also jetzt Erweiterungen dafür. Ja. Und zum Beispiel ein Kalligrafie-Tool, Highlighter, also so zum Markieren, ja. Und so weiter und so weiter. Also das ist auch interessant. Dann leider noch nicht gesehen, also auch das scheint noch nicht serverseitig aktiviert zu sein. Und zwar, wenn man Emojis, also schreit. Das heißt, man macht es ja so bei Allo, ja, wenn man eine Nachricht tippt und schickt die dann ab. Bei diesem Senden-Button, wenn man da drauf drückt und bleibt drauf, kann man so einen Regler nach oben schieben, ja, zum Schreien. Also der Text wird dann ganz groß geschrieben oder nach unten schieben, ja, wenn man so kleinlaut reden will, dann wird der Text eben ganz klein geschrieben. Ja. Und wenn man den ganz groß macht, also schreit sozusagen, dann soll das Emoji animiert sein jetzt. Ja. Für welche Emojis das funktioniert, ist noch nicht ganz klar. Wie gesagt, das ist eine Funktion, die muss noch serverseitig aktiviert werden. Die aktuelle Google Allo Version ist bereits vorhanden. Die ist auch bereits schon hier auf meinem System drauf natürlich. Aber mit den Emojis, da passiert noch nichts. Schade, das wäre eine nette kleine Verbesserung. Jetzt probiere ich das gerade mal aus hier. So, nochmal zur Sicherheit. Nein. Nix, gut. Krieg nur einen schönen Smiley zurückgeschickt von Google Assistant, aber keine Animation. Okay, also, das wird demnächst auch noch kommen. Übrigens, der Lucky Bot, ja, der ist ja auch schon freigeschaltet eigentlich, aber auch der ist zumindest hier in unseren Gefilden noch nicht aufgetaucht oder hat es was damit zu tun, dass ich das auf meinem Pixelnetz sehe? Keine Ahnung, weil der ja diese Gboard-Tastatur da nutzt, ne? Wo man genau das machen kann. Der Luckybot ist eigentlich schon ein Bot zum Auffinden von GIF-Animationen, die man dann eben einfügen kann. Aber das scheint eben noch nicht zu funktionieren. Ja? Jedenfalls bei mir nicht. Gut, also die serverseitigen Updates, da wird es noch ein bisschen brauchen dafür, denke ich mal. Und dann kriegen wir die neue Version. Beziehungsweise wir haben die ja eigentlich schon. Ich finde das eigentlich auch voll blöd, muss ich ganz ehrlich sagen, von Google, dass hier jetzt so zweiteilig gemacht wird. Übrigens bei vielen Google-Apps ist das so mittlerweile. Da kommt zuerst das Update und das bringt scheinbar nichts Neues. Und dann wird serverseitig die geupdateten Funktionen in der App freigeschaltet. Finde ich zwar verständlich, aber ein bisschen nervig. Ja. Aus dem Grund verständlich, dann ist das Gejammer nicht so groß. Ja, dann kriegen zuerst mal alle das Update und erst wenn sag ich mal die allergrößte Mehrheit das Update hat, dann werden die neue Funktion freigeschaltet und dann haben die neuen Funktionen eben gleich alle. Weil auch ich bin da ja einer, da jammert immer schnell, wenn es ein Update gibt mit neuen Funktionen und ich krieg das Update nicht, dann also Stunde und ich dreh durch. Ja, so ist das halt. Was soll man noch? Langsam wird's eng für minimale Ausstattungen. Es sieht wohl so aus, als ob zumindest in einem Großteil der Welt, ja, hört sich so schlimm an. Naja, sagen wir mal, in einem Großteil der technikinteressierten Welt. Ja, so, ne? Muss man das wohl sagen. Dass da wohl so diese technischen Minimalstausstattungen keine Chance mehr haben. Jetzt musste ZTE ein spezielles Kickstarter-Projekt beenden, weil die Leute einfach ferngeblieben sind von dem Teil und die Leute wollten bessere technische Daten haben. Ja. Das war einfach nicht ausreichend genug. Man hat das Problem jetzt auch bei ZTE erkannt und verspricht auch jetzt darauf zu reagieren und das Modell Projekt CSX, nennt sich das, auch unter dem Codenamen Hawkeye bekannt, ja, jetzt mit wesentlich besseren technischen Daten, vor allem einer Augen, eine Eye-Tracking, ja, Funktion, beziehungsweise nein, das ist eigentlich die Grundlage von dem Hawkeye, genau. Aber dieses Hawkeye-Telefon wird damit wesentlich höheren Daten ausgestattet sein. Was genau, steht da noch nicht drin, ja, aber die Aussagen von den Leuten, also von den, die Reaktionen waren eindeutig, ja. Der Preis von $199 wäre dann zwar nicht mehr zu halten, das steht fest, deswegen wurde das Kickstarter-Projekt auch beendet, weil man kann bei den Kickstarter-Projekten nachträglich den Preis nicht ändern. Ja. Und jetzt wird aller Wahrscheinlichkeit nach demnächst ein neues Kickstarter-Projekt gemacht mit einem Gerät mit wesentlich höheren technischen Daten, das dann eben über dieses Kickstarter hier, wie sagt man das in Deutsch, unterstützt werden kann, genau. Und ja, damit das dann verwirklicht wird. Ich finde das eine ganz interessante Entwicklung und lässt hoffen, ja, dass jetzt endlich mal die Zeit vorbei ist mit diesen Minimalausstattungen, dass das eben auch kurzfristig dann zum Problem führt, das weiß man ja mittlerweile schon eigentlich. Ja, und die Leute lassen sich immer wieder einlullen, bei uns zumindest, ja, in den Geschäften, was die jetzt manchmal für Ladenhüter, für Schrottteile verkaufen, Leute. Und dann gehen die Leute hin und jammern, oh, das Android, das ist alles so langsam, das ruckelt. Ja, ein vernünftiges Telefon kaufen müssen, ne? Ganz einfach. Zum Beispiel das Verni oder Verni Apollo 2. Das wird jetzt auf dem Mobile World Congress gezeigt. Ich hoffe, ich kann das irgendwann nochmal irgendwie richtig aussprechen. Ja. das hat nämlich erstaunlich gute technische Daten. Ja. Das ist von einem chinesischen Hersteller, ist ja klar, ne? Man, logisch. 10 Kerne, also ein Deca-Core. Cool, oder? 10 Kerne CPU mit 8 GB RAM. Hm. Das ist übrigens der neue Helio X30. Da darf man sehr drauf gespannt sein, auf die effektive Leistung dieser CPU, ja. Das sind 4 Cortex A73 Kerne, ja, 4 Cortex A53 Kerne. Übrigens, die A73 Kerne sind mit jeweils 2,8 GHz getaktet. Die A53 Kerne, die 4, mit 2,2 GHz und die 2 A35 Kerne mit 2,0 GHz. Das ist sehr interessant, ja. Und eine Power VR 7XT GPU wird verkauft, ja, verbaut, und auch ein Chip, der Dual-Kameras bis zu 24 Megapixel verarbeiten kann. Ob jetzt diese tatsächlich in dieser Größenordnung drin ist, ist noch nicht bekannt. Ja, ist nicht bekannt. Da muss man abwarten bis zum Mobile World Congress 2017, erst dann wird es offiziell enthüllt, ja. Es gibt aber zwei Varianten. Einmal eine mit 6 GB RAM und 64 GB Storage und eine mit 8 GB, also wenn schon dann, ja, und 128 GB Storage. Ja, also richtiges Powerhouse. Ja, und da gibt's dann auch Unterschiede in der im Akku. 5020 mAh Akku und 6050 mAh Akku. Ich sag jetzt einfach mal, auch wenn jetzt noch keine Größe vom Display feststeht, anhand von diesen Milliampere-Angaben gehe ich davon aus, dass das Gerät relativ groß sein wird, ja. Gott sei Dank. Also vielleicht, ich schätze mal so zwischen, oder ich schätze mal in der Größenordnung von 6 Zoll, ja. Ansonsten kann ich mir diese Batterie nicht erklären. nicht schlecht. Wahnsinn. Das wär's. Google Maps übrigens hat auch ein Update erfahren, und zwar kann man jetzt Liste von Orten, bei denen man war und die man gespeichert hat, teilen. Ja, also man kann sich damit richtig gut miteinander abstimmen, denn man kann zum Beispiel jemand diese Liste freigeben, ja, und der sieht dann die Liste in Google Maps, ja, als eigenständiger Punkt. Und hat die dann quasi auch so als zur Auswahl. Also man kann dann zum Beispiel sagen, ah, guck mal, mein Kumpel, der geht dort und dort immer hin, ja, ah, nicht schlecht. Guck mal, probier mal das mal aus, ja, ruft dann diese Liste auf, ne, lässt sich navigieren, ganz cool. Ich meine, es ist jetzt nichts wirklich besonders super Tolles, aber so eine Kleinigkeit eigentlich, mit der man, wenn man darüber nachdenkt, auch was anfangen kann, ja, es sind solche Sachen, die müssten, sowas müsste mal wieder besser vermarktet werden, ja, so richtig mit, das bringt euch euren Freunden näher oder sowas, ja, weil man dann weiß, ah ja, wo geht der als hin, Wahnsinn, okay, cool, und dann kann man auch gleich gucken, ja, das ist ja seine Favoritenliste, ah, da findet es gut, okay, na, dann gehe ich schon auch mal hin, ne, gar nicht so schlecht. Und das findet sich dann eben unter den Saved Places, also unter abgespeicherten Orten, die man da war. Finde es super, eine gute Idee. Ob das jetzt so eine Riesensache ist, weiß ich nicht. Für die meisten, also für mich wird es keine große Sache sein. Ja. Ich weiß eigentlich, wo ich hingehe, und ich orientiere mich nicht, wo meine Bekannten hingehen. Das sind das ist nicht so wirklich interessant. Weil, ich habe da so eigene Vorstellungen, wo ich hingehe. Aber trotzdem, ja. Man könnte zum Beispiel so eine Liste anlegen, beispielsweise coole Plätze, um Pokémon zu fangen. Ja, und die kann man dann seinen Kumpel zur Verfügung stellen, die auch Pokémon spielen. Das ist eine gute Idee. Hätte das welche machen. Google Home und Amazon Echo. Die könnten Telefonfunktionen bald bekommen, ja. Und es war mal wieder interessant, so diese Diskrepanz zwischen den Berichten in den USA und bei uns. Also in den USA geht's darum, vor allem wie das bewerkstelligt wird, ja, Voice over IP beispielsweise, oder ob da speziell eben ein noch Hardware nötig ist, wahrscheinlich nicht. In Deutschland wird gefragt, ob das mit den Netzanbietern machbar ist, beziehungsweise wie das dann aussieht mit netztechnischen Dingen und ob das überhaupt erlaubt ist, ja, ob da nicht Google Home und Amazon Echo da vielleicht auch das dann als Telefon registrieren müssten und entsprechend genehmigen lassen müssten und alles Mögliche, natürlich auch bezahlen müssten. Es ist schon wirklich, also phänomenal. Und dann wundert man sich, ne, warum alles so lang dauert, bis es in Europa rauskommt. Diese Bürokratie geht mir sowas von auf den Keks, ehrlich. Also auf jeden Fall, das wird, ich schätze mal, das wird ganz normal über Voice over IP gehen, so wie es jetzt eben auch geht, mit den verschiedensten Programmen. Nehmen wir mal Skype, ja. Wollen wir wirklich drüber diskutieren, dass Skype seine Software als Telefon eintragen lassen muss? Nö. In Google Home Ja, ist zwar ein Hardware-Gerät, aber da läuft eine Software drauf und jetzt wird dann die Software, schaltet dann eine Voice-over-IP-Verbindung frei und was ist denn das Problem? Ja. Die Frage ist nur, was ist, wie sieht's aus mit der Telefonnummer beispielsweise? Ja, über was für ein Server geht es dann? Das sind sicherlich Fragen, die noch geklärt werden müssen, aber das wird im Hintergrund passieren. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht einfach das Telefon, das Smartphone vielleicht damit eine Rolle spielt. Ja. Und vielleicht auch ja die Verbindung indirekt, so wie mit dem Chromecast beispielsweise, über das Smartphone aufgebaut wird. Ja, und dann über die Google-Server weitergeleitet werden, sozusagen. Ja. Google Voice macht das ja eigentlich. Ne? Nur Google Voice gibt es natürlich nur in den USA. Und deswegen denke ich auch, dass diese Funktion, selbst wenn sie mal in den USA dann kommt, das ist ja noch lang nicht sicher, ja? Selbst wenn diese Funktion in den USA kommt für diese beiden Geräte, ob wir die jemals in Europa sehen werden, das ist noch ein riesen Fragezeichen. Wie lange warten wir jetzt auf Google Voice in Europa? Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht mal, wann das zum ersten Mal in den USA aktiv geschalten wurde. Also mache ich mir gar keine Hoffnung, dass es bei uns in absehbarer Zeit funktionieren wird. Ja. Würde ja erstmal gerne ein Google Home haben. Ja. Mit irgendwas. Das wäre schon mal ein großer Anfang. Ja. Jo, bei Google Home gibt es übrigens noch was Neues. In den USA natürlich, ja klar. Ne? Und zwar kann man damit demnächst einkaufen mit dem Google Home. Und damit wird eine Funktion freigeschaltet sozusagen, die auch bei dem Amazon Echo mit Alexa schon möglich ist. Ja? Da hatte ich dann auch gesagt, ganz klar, das sind die Punkte, wo Amazon sicherlich Riesenvorteile hat. Denn Amazon ist ja ein Versandhändler im Prinzip, im Kern. Dass es da natürlich eine gute Verbindung gibt und da auf das Riesenangebot von Amazon ja, zurückgreifen kann, das ist eigentlich selbstredend. Hm? Bei Google Home ist das Problem ein anderes. Google hat ja nichts zum Kaufen, zum Verkaufen. Groß. Also da wird es dann schwierig. Aber Google hat eine Plattform, die nennt sich Google Express. Die wird regelmäßig ignoriert. Ja, auch in Deutschland. Keine Ahnung, ob das überhaupt in Deutschland gibt. Ich habe jedenfalls mal ausprobiert. Hat mal zumindest mal nicht gesagt, dass sie wird bei uns nicht geben würde. Allerdings habe ich noch keinen Bestellvorgang durchgeführt. Ja. An diese Google Express Plattform, die soll dann wohl genutzt werden, um eben mit Google Home etwas zu bestellen. Ja, also wenn man es ganz grob will, Google Express ist sowas wie ein Marketplace bei Amazon. Ja, da Google selbst ja keine Sachen direkt verkauft, ist es eben wie so ein Marketplace, ja, wo die verschiedensten Anbieter ihre Sachen einstellen können und dann eben über diese Plattform verkaufen. Ganz praktisch, aber ehrlich gesagt, ich habe die noch nie genutzt. Ja, ist eben auch nicht so bekannt. Ja. Und dennoch, in den USA scheint es da zumindest noch ein kleinerer Teil zu geben der Bevölkerung, die das schon kennt. Und vielleicht auch nutzt. Aber wenn das möglich wäre mit dem Google Home, dann könnte ich mir vorstellen, dass diese Plattform wesentlich häufiger genutzt wird, weil es ist nichts einfacher als zu sagen, ne, also Passwort und bitte bestell 12 Liter Sojamilch. Boom. Oder was weiß ich, 70 Gramm Laserpapier oder Kopierpapier. Bumm. Ja. Oder was weiß ich, irgendwas, ne? Das wäre ja auch schon mal nicht schlecht. Wäre ein guter Anfang. Und das sowas kann man machen mit Amazon Echo. Und wenn das auch mit dem Google Home funktioniert, dann ja, wäre das sicherlich wieder eine Funktion, die dann gleich ist. Aber so einfach wird es Google dann nicht haben damit, eben weil so viele Leute eben schon mit Amazon das mit Amazon gewohnt sind. Ich kaufe auch viel bei Amazon, muss ich gestehen. Ja, jetzt dann woanders zu kaufen, ist ein bisschen komisch. Dann würde ich trotzdem lieber erst nochmal die Preise zum Beispiel vergleichen. Und dann gibt's wieder ein Problem. Dann brauche ich nochmal das Google Home nicht dazu, wenn ich die Preise vergleichen muss. Es sei denn, Google Home würde man sagen, was der Artikel bei Amazon kostet. Das wäre doch was. Preisvergleich über Google Home, ob das geht? Naja. Tja, der Samsung de facto Chef ist jetzt endgültig festgenommen worden. Ich habe schon mal drüber berichtet. Da wurde beantragt, dass der festgenommen wird. Erstmal hat es ein Gericht abgewiesen. Jetzt ist aber ein gültiger Haftbefehl liegt vor und der Chef wurde dann auch tatsächlich verhaftet. Mhm. So schnell kann das gehen, ja. In Südkorea. Warum? Wegen Bestechungsvorwürfen. Das ist keine kleine Geschichte. Und deswegen hat es auch einen sehr großen Symbolcharakter in Südkorea. Und das bringt natürlich auch nicht gerade ein gutes Licht über Samsung, ja, jetzt gerade den Skandal hinter sich hier mit den Akkuproblemen des Note 7. Jetzt kommt der Chef ins Gefängnis. Also das ist schon ziemlich übel, würde ich mal sagen. Eine Firma macht sich selbst kaputt, aber so schnell kann das eben gehen. Mhm. Ja, tja. Nur, also, ne, nicht denken jetzt, dass Samsung irgendwie in Gefahr ist. Ne? Eine Firma macht sich selbst kaputt, meine ich eher damit mit dem Image, dass das immer stärker leidet. Das hat vielleicht irgendwann mal Auswirkungen, aber so auf die laufenden Geschäfte im Moment wird es kaum Auswirkungen haben können. Also, Samsung ist eine Riesenfirma. Ob da mal so ein oder zwei Chefs ins Gefängnis kommen, das spielt keine Rolle. Also, das kann Samsung wegstecken, genauso wie sie das Akkuproblem weggesteckt haben. Erstaunlich gut übrigens, ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ja. Das ist ganz faszinierend. Da hätte ich mit mehr Schaden gerechnet, aber nein. Was soll's, ne? So ist das nun mal. Wenn man so eine gewisse Größe hat und dann auch eine gewisse Wichtigkeit hat, dann kann schon einiges passieren, ohne dass es das einem irgendwie jetzt wirklich ein heftiger Schlag versetzt. Ja. Mann, das sind schon ein paar Milliarden, ne? Das ist ja lachhaft für Samsung. Ja, ganz ernsthaft, ne? Die haben auch Rüstungstechnologien, alles mögliche im Sortiment, ja, von Fernsehen, TV, Waschmaschinen und tödliche Waffen, ja, es gibt's alles bei Samsung. Tja, Berechtigungen unter Android, um jetzt mal zu der Community zu kommen, habe ich jetzt eigentlich nur eine interessante Nachricht die Woche gefunden, und zwar vom Alexander. Er schreibt, ich wünsche mir das App-Berechtigungssystem von KitKat zurück. Damals, als man einfach bei der Installation alles auf einmal bestätigen konnte und noch alles funktioniert hat. Diese ständigen Nachfragen finde ich einfach nur nervig, vor allem, wenn die Funktionalität eingeschränkt wird. Zum Beispiel wurde ich gestern in Hangouts angerufen. Über den Sperrbildschirm wollte ich dann den Anruf annehmen. Ging aber nicht, wegen fehlenden Mikrofonberechtigungen. Um die zu erteilen, musste ich aber erstmal das Handy entsperren. Das brachte mich erstmal auf den Homescreen, also musste ich die App öffnen, darin den aktiven Anruf suchen und dort konnte ich endlich die Berechtigung geben, damit ich den Anruf annehmen konnte. Einfach nur lästig, wo es doch mal so einfach ging. Jetzt könnte man sagen, da muss man doch nur einmal machen, aber das stimmt nicht ganz, denn man muss die Berechtigung auf jedem Gerät neu erteilen und sogar nach jedem Werksreset. Ja, Alexander, klar, man muss es nur einmal machen. Natürlich, auf jedem Gerät. Aber gut, es muss man muss nur einmal machen. Ja, das Problem, also ich selbst habe ja auch, das kann man auch nachprüfen, ja, das ist zwar schon etliche Folgen her, aber ich habe damals auch mit Skepsis dem Ganzen bin ich da begegnet, weil ich mir schon vorgestellt habe, dass es da so Probleme gibt. Die Sache ist allgemein problematisch. Auch das Berechtigungssystem von KitKat ist problematisch. Und zwar dann, wenn man eben mehr Kontrolle haben möchte. Ja, also für die Leute, die das gerne wollen, ist es natürlich gut. Für andere Leute, die einfach nur diese Programme benutzen wollen, ja, und das sind halt mal auch viele, die sind davon genervt. Ich kann es absolut verstehen, vor allem in dem Fall. Das ist vielleicht jetzt ein Extremfall, aber mich hat es auch schon genervt, ja, dass ich will eine Funktion ausführen, auf einmal, hallo, jetzt muss ich nochmal Berechtigung geben. Ich würde mir auch wünschen, dass man von Anfang an dann wie bei KitKat einfach alle Berechtigungen gibt. Die App darf alles von mir aus. Ja, gerade wenn es solche wichtigen Apps sind von Firmen, denen man grundsätzlich vertraut, ja, die dürfen alles machen, fertig, ganz einfach. Ja. So. Aber wie gesagt, es wurde ja aus einem Grund geändert. Ja. Denn dieses Berechtigungssystem von KitKat hatte auch seine Fallen, beispielsweise auch wenn die Leute das durchgelesen haben, was dann die App alles machen kann. Ja. Das war dann für manche eben ein Signal, nein, ich installiere die App einfach nicht. Und das ist auch schade. Und so ist man dann eben auf die Idee gekommen, ich glaube, das macht auch Apple so ähnlich, dass man also erstmal gefragt wird. Ja. Dann ist Ruhe. Damit man eben auch einen Bezug hat zu der Aktion, die man durchführt. Warum will jetzt diese App den Zugriff haben? Wenn man dann sagt, okay, dann ist das klar. Ja, aber ja, überhaupt die ganzen Berechtigungsdinger ist fraglich. Auf der einen Seite finde ich es natürlich sehr, sehr gut, dass dem Nutzer transparent gezeigt wird, ja. Also egal, ob jetzt bei KitKat oder bei den nachfolgenden Android-Systemen, dass dem Benutzer eben da gezeigt wird, also die App könnte das machen. Ja. Aber auf der anderen Seite, ich komme aus dem Computerbereich. Da installiere ich mir ein Programm und das Programm kann alles. Alles. Ja. Also ist nun mal so, okay? Und wenn ich eine App auf ein Handy installiere, dann ist es für mich einfach logisch, dass diese App Zugriff auf meine Daten im Handy hat. Ja. Aber für viele andere Leute ist das eben ein bisschen suspekt. Ja. Und daher war das schon immer ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde, ehrlich gesagt, ich persönlich würde dieses ganze App-Berechtigungssystem ausstellen. Ich brauche das nicht zu sehen am Anfang. Ich muss am Anfang auch nicht zustimmen, was die App kann oder nicht, weil es mich nicht interessiert. Das, was auf mein Handy kommt, das darf alles. Ja, so einfach ist es. Ansonsten würde ich es nicht aufs Handy machen. Und so war es auch im Computerbereich und ist noch im Computerbereich. Wenn ich heutzutage ein Programm auf Ubuntu installiere, dann darf dieses alles. Und Ubuntu ist noch relativ abgesichert, ja, also es gibt auch Programme, da muss man dann auch extra mit sudo-Befehl, also die Berechtigung geben, dass er auf die Systemebene absteigen kann, ja, ansonsten kann er aber mit meinen Daten zumindest alles machen, ja, das ist klar. Und das sollte eigentlich auch klar sein. Was passiert, wenn es nicht klar ist, oder wenn die Benutzer denken, sie müssten versuchen, Bereiche abzuschirmen, die normalerweise zugänglich sind, das sieht man dann mit den SD-Karten, ja. Also für mich war es von vornherein schon immer, seit es Computer gibt, ein USB-Stick, ein externes Speichermedium, die Speicherkarte, immer, dass alle Programme auf die Daten, die auf dieser Speicherkarte sind, zugreifen können. Alles hat funktioniert, alles war wunderbar. Jetzt kann nur noch ein Programm speziell auf ein verifiziertes Verzeichnis zugreifen und damit funktioniert gar nichts mehr. Ja, die ganze SD-Karte ist für mich faktisch wertlos geworden. Blödsinn. Was soll das Ganze? Ja. Also das sind alles solche Geschichten. Da gehen halt die Sicherheitsempfinden von verschiedenen Menschen auseinander und ich glaube, das ist auch damals sehr stark gefordert worden, dass man eben Berechtigung geben muss, wenn dann die App die entsprechende Funktion aufführt. Ich würde mir ja wünschen, ja, dass man irgendwie eine Einstellung hat, vielleicht von mir aus auch in den Developer-Einstellungen, ja, wo man dann einfach, da muss ich mal gucken, das könnte vielleicht sogar so sein, muss mal gucken, Alexander, schalt dir mal in deinem Handy die Developer-Funktion frei. Ich glaube, da muss man 5-mal oder so auf die Versionsnummer tippen. Und guck mal, ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, das App-Berechtigungssystem abzuschalten. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, sowas hatte ich mal auf meinem Pipo-Tablet gehabt. Da konnte ich einfach sagen, ja, nix Berechtigungssystem und fertig. Ja, so sieht's aus. Gut, das war schon mit der Community und jetzt haben wir noch was anderes und zwar die App der Woche. Und dann, das wurde diesmal Atmosphäre. Genau. Atmosphäre. Ja, so heißt die kleine App und die bringt euch entspannenden Sound, ja, zum Relaxen, zum Einschlafen, zum Fokussieren, ja, beispielsweise. Man kann sich hier kleine Programme zusammenstellen, also so Favoriten, ja. Zum Beispiel habe ich hier ein Programm, das nennt sich C-Relax. Ja. Da ist man dann so auf so einer, ja, hier, was noch passiert? So ein bisschen, was ist das? Wassergeräusche, Wind habe ich schon eingeschaltet. Ne? Ja, Wale. Mhm. Also, das hört sich richtig gut an. Sind qualitativ ganz gute Soundeffekte. Ich muss mal ausschalten. Das nervt gerade im Hintergrund. Ja, also das die Soundeffekte sind relativ gut, muss ich sagen. Sie wiederholen sich auch nicht allzu oft. Und ja, es wirkt wirklich sehr gut. Man hat verschiedene Möglichkeiten. Also erstmal eine Fülle von diesen Sounds, egal ob man jetzt zum Beispiel ein Lagerfeuer, Wellen, Möwen, ach, so viel, ja, was man da auswählen kann. Es gibt aber auch noch so spezielle Sachen, ja. Einmal zum Beispiel solche chinesischen Flötentöne, Ritualtöne, Taikos, übrigens japanische Zikaden. Die finde ich ja cool, ne? Die nerven eigentlich recht stark, ja. Also selbst die Leute in Japan sind permanent genervt davon, aber immerhin, ne. Natürlich zur Meditation, ja, darf das Om nicht fehlen, ne. Ja, und so weiter, ne, ist klar. Und tibetische Klangschalen, ja. Aber auch, und das ist meiner Meinung nach interessant, Töne, die wissenschaftlich eigentlich größtenteils belegt sind. Ja. Jetzt muss ich mal gerade gucken, habe ich das nicht schon mal vorgestellt, diese App? Ich glaube, ich drehe durch. Ich muss mal gucken. Ne? Das kommt mir so bekannt vor, was ich da gesagt habe. Ja? Nein, war noch nicht App der Woche. Verstehe ich nicht. Das kommt mir so bekannt vor. Ah, seltsam. Naja. Na gut. Es wird schon okay sein. Wenn nicht, haben wir zweimal die gleiche App da wo. Nein, kann nicht App da wo gewesen sein. Aber auf jeden Fall wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, haben sich da umgesetzt. So kann man zum Beispiel Töne mit spezieller Herzfrequenz, also Tonfrequenz, ja, kann man bestimmten Sachen zuordnen. Also wenn man zum Beispiel Kopfschmerzen hat, sollte man mal einen 144 Hertz Dauerton ausprobieren, ja, natürlich moduliert. Und wenn man dann eine Zeit lang hört, dann sollen die Kopfschmerzen etwas besser werden. Genauso wie stimmungsauffällend. Also wenn man so ein bisschen depressiv ist, ne, 73 Hertz, ja, und schon fühlt man sich nach einer Zeit besser. Das ist übrigens, so verrückt das klingt, das ist tatsächlich nachweisbar, größtenteils jedenfalls. Ja, auf jeden Fall ist auch generell so rauschende Geräusche, ja, beispielsweise, man nennt es auch manchmal White Noises, ja, die gibt es zwar hier jetzt nicht explizit, ja, aber im Prinzip ist es ja sowas Ähnliches, ja, dass man die dann auch nehmen kann, um zum Beispiel leichter einschlafen zu können. Ja, das ist also nichts Besonderes, das weiß man jetzt schon relativ lange. Und von daher ist es ganz, ganz interessant, dass man da jetzt offenbar auch mit verschiedenen Frequenzen eben auch verschiedene Sachen behandeln kann. Es ist sowieso interessant, also ich finde es gar nicht so abwegig. Also es gibt zum Beispiel auch Farbtherapien, ja, wo also die gesehenen Farben einen beeinflussen. Also da ist es eigentlich nicht sehr weit weg anzunehmen, dass an einem auch Töne beeinflussen können und wie die einen beeinflussen. Wenn man zum Beispiel bestimmte Töne hört, die können auch einen in den Wahnsinn treiben. Da muss man einfach gucken, welche Töne welches Ziel verfolgen sollen. Also hier gibt es zum Beispiel auch einen tropfenden Wasserhahn, ja, oder Zivilisationskrach, kann man sich da auch einschalten, weil es gibt wirklich Leute, die können nur noch schlafen, wenn die zum Beispiel Zivilisationskrach hören, so wie Straße oder sonstiges. Wenn die irgendwo sind und es ist absolut ruhig, die kriegen die totale Krise. Ja. Ganz im Gegensatz zu mir. Aber ja, also es ist tatsächlich so. Man kann man sehen, wie man will, ja, entsetzt sein drüber oder was weiß ich, aber es ist nun mal so und diese Programme, die können eigentlich schön helfen. Atmosphere hat eine optisch schöne Darstellung, ist nicht einfach so hingeplumpst. Noisely ist zum Beispiel sehr, sehr schön, ja, ist aber ewig groß und ist einfach optisch, fand ich, absolut nicht ansprechend. Ja. Atmosphere hingegen ist auch optisch ansprechend, die Symbole sind klar und deutlich zu sehen. Die Geräusche sind schön und ordentlich gesampelt. Die gesamte Präsentation ist gut, ja. Das Einzige, was vielleicht einem abschrecken könnte, ist, dass man die App nicht beenden kann. Also man muss hier einfach dann auf so einen Stopp gehen von mir aus, ja. Also quasi alle Geräusche ausschalten, ja. Und dann kann man rausgehen und dann ist das Symbol weg. Wenn man irgendein Geräusch noch aktiviert hat, ja, und geht dann raus, dann spielt es einfach im Hintergrund es weiter. Ja. Also das ist vielleicht ein bisschen umständlich, die App auch tatsächlich wieder richtig zu verlassen. Ja. Also man kann nicht einfach rausgehen, dann ist Ruhe oder so. Aber es gibt ein Mülleimer-Symbol, wo man einfach alle Sounds abschalten kann und dann kann man die App verlassen. Ein Timer ist übrigens auch drin. Man kann auch, wie gesagt, schon Favoriten wählen, ja. Und in der App kann man sogar eigene Sounds importieren, die man dann abspielen kann. Ja, ihr habt richtig gehört. Also wenn ihr unbedingt einen Ton haben wollt oder irgendwas, was hier nicht drin ist, dann könnt ihr dann auch, wenn ihr eine Sounddatei habt, könnt ihr die importieren und dann eben dort einstellen. Ich finde das eigentlich recht gut und deswegen App der Woche. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur mit Uncasts bei Google Plus oben der Suche eingeben, schon findet ihr die Community. Ja. Ihr könnt auch statt in dieser Community die neue Community auf YouTube nutzen. Uncast Playlists, ja, beziehungsweise bei The Netcasts auf YouTube. Dort könnt ihr auch alles schön loswerden. Und wie gesagt, so langsam geht der Transfer rüber, ja, auf YouTube. Also ich kündige schon mal an, Achtung, aufgepasst, die Community könnte auf Google Plus vielleicht bald nur noch Read-Only sein, ja. So aus Archivgründen werde ich natürlich nicht alles schließen, ist ganz klar. Weil das so auf YouTube verlagern ist schon, glaube ich, eine ganz gute Geschichte. Es macht auch immer mehr Spaß, muss ich sagen, auf YouTube dort die Community-Funktion zu nutzen. Deswegen, vielleicht deswegen. Die ganzen Informationen und Links findet ihr unter uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Wie die immer an die Mehrzahl denken, thenetcast.com. Sonst landet ihr irgendwo anders. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Habe ich noch irgendwas vergessen? Nein, ich glaube nicht. Dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.